Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Die UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages ist in New York ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Nach offiziellen Angaben hat die Atommacht Russland das Papier abgelehnt. Antje Passenheim. Die Weltgemeinschaft kritisiert darin die russische Invasion in der Ukraine sowie die Besetzung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Es ist nach 2015 das zweite Mal, dass die Konferenz an ihrer gemeinsamen Erklärung scheitert. Teilnehmer und Experten äußerten sich zwar enttäuscht, doch dürfe dieser Erklärung nicht zu viel Gewicht beigemessen werden, sagte Atomwaffenexperte Matt Corder vom Bund amerikanischer Wissenschaftler. Solange die Parteien den Vertrag zur Nichtverbreitung nuklearer Waffen nicht prinzipiell anzweifelten und miteinander redeten. Deutschlands Kommunen fordern Zulagen für Geringverdiener, wenn etwa der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket auslaufen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Vergünstigungen für alle seien nicht mehr finanzierbar. Die Leistungsfähigkeit des Staates sei begrenzt. Die Verkehrsminister der Länder hatten den Bund gestern bei einer Sonderkonferenz in Bremen aufgefordert, eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket vollständig zu finanzieren. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Schwarze fordert einen Rettungsschirm für medizinische Einrichtungen, die wegen hoher Energiepreise in eine Notlage geraten. Dem Westfalenblatt sagte er, wenn diese Infrastruktur zerstört werde, lasse sie sich nicht innerhalb von 10 Jahren wieder aufbauen. Mehrere Einrichtungen hätten sich schon an ihn gewandt, weil sie die Preise nicht mehr zahlen könnten, sagte Schwarze. Über Deutschland ziehen seit dem Nachmittag Unwetter hinweg. In Berlin sagte Bundespräsident Steinmeier deshalb sein Bürgerfest aus Sicherheitsgründen ab. Anke Michel berichtet. Bis zuletzt hatte man gehofft, es könnte gehen. Den rund 1500 Gästen dankte er für ihr Kommen und versprach, sie nächstes Jahr erneut einzuladen. Steinmeier entließ seine Gäste aber nicht, ohne ihnen noch einmal für ihre wichtige ehrenamtliche Arbeit zu danken. An dem Tag heute sollten besonders die jungen Menschen im Mittelpunkt stehen. Denn gerade sie seien es gewesen, die vor allem unter der Corona-Krise gelitten hätten und die sich trotzdem oder gerade deswegen ehrenamtlich engagiert hätten. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Freiburg am späten Abend gegen Bochum gewonnen. Die Partie endete mit 1:0. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden heftige Schauer und Gewitter, teils Starkregen. Achtung, örtlich Unwettergefahr mit Überschwemmungen und Überflutungen. Im Westen trocken bei 19 bis 12 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Regen mit Unwetterpotenzial, sonst wechselnd bewölkt mit Sonne bei Höchstwerten zwischen 20 und 27 Grad. Die Zeit, es ist 3:03 Uhr. Verkehr mit der A7 Ulm Richtung Füssenreute, die ist zwischen Detting an der Iller und Bergheim nach einem Unfall gesperrt und mehr Meldungen habe ich nicht. Verstehe ich gerade gar nicht. Wir hatten da auch Sperrungen noch bis um 6 Uhr. Naja, ich werde das nochmal nachrecherchieren, ne? Wir haben sonst nichts zu tun hier. Die junge Nacht der ARD. Mit Lara Heinz und mit euch, wenn ihr euch reinmeldet, 0221 567 891 1. Hallo? AK. Dir ist ja wohl klar, ja. Wenn ich dich anrufe und du mir vorher eine Sprachnachricht schickst, dass du was auf. Du hast eine Partyband? Ja, ich habe eine Partyband. Dass du jetzt singen musst, dir klar, ne? Auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt 6 Stunden auf der Bühne gewesen. Pass auf, jetzt sing schnell an. Hier, Schaus Love Tonight. Das kannst du. Los geht's. All I need. It's your love tonight. Oh, das war schön. Okay, ich spiele jetzt das Original. Und du fährst vorsichtig nach Hause, okay? Mach ich, danke schön. Küsschen, gute Nacht. Ciao, gute Nacht. All I need is your love. Felt more like home. No, I'll be there.

Hollywood or Bishopsgate, I'm coming to. Kennt ihr Eileen, junge Nachthörerin Eileen? Ich sag euch eins. Wir mögen Eileen nicht. Eileen schreibt freche Sachen hier zu mir ins Studio. Eileen, jetzt mal unten durch. Hallo? Komm, du Oberasi, dann lass noch mal über die Details sprechen. Ich hasse dich. Ich will noch ein bisschen Flughafen. Du willst mitkommen. Ja! Wann geht denn unser Flug? 7.30 Uhr, aber wir wollten sehr früh da sein, weil man weiß ja nie, was da gerade los ist. Ja, das stimmt. Was? Flughafen Düsseldorf hast du geschrieben, ne? Gesagt? Ja, genau. Ja, du, da kann man ja jetzt schon mal unterwegs sein. Wer ist denn überhaupt? Also Eileen und wer noch? Eileen und Arthur sind unterwegs. Okay, weil sie sind ein Paar. Ja. Ich kenne auch einen Arthur. Was ist, wenn ich deinen Arthur kenne? Oh, hoffentlich nicht. Mein Arthur ist ein ganz schlimmer Finger. Ist dein Arthur blond? Nein, nicht. Ja, ein bisschen ist schon blond, kann man sagen. Der soll mal was sagen. Sag mal was. Hallo. Arthur, kennen wir uns? Nein. Bist du sicher? Ja. Ich bin Arthur ohne Haar. Okay, schön, dass ihr jetzt in Urlaub fliegt. Was? 14 Tage Türkei hast du noch geschrieben? Ja, genau. Ja, mach mich doch noch ein bisschen neidisch vielleicht. Was habt ihr für ein Hotel? Ganz normales 5-Sterne-Hotel direkt am Strand. Ne? Stopp kurz, Aline. Ein ganz normales 5-Sterne-Hotel. Ja, das ist in der Türkei doch normal, oder nicht? Keine Ahnung, ich war leider noch nie. Also da muss man 5 Sterne machen, oder was? Ja, eigentlich schon. Okay, und Arthur zahlt? Leider nicht. Wir zahlen beide für uns alleine. Ach man, Arthur, ey, you had one job. Oh, okay, Kinder, also, was hast du gesagt? 7.30 Uhr, ne? Ja. Okay, ja, vielleicht schaffe ich es ja. Ansonsten, macht euch eine schöne Zeit. Ja, okay. Dankeschön. Guten Flug, ihr Süßen. Schönen Urlaub. Dankeschön, danke. Tschüss. Tschüss. Radio Station BTSN OOP. No makeup on, I let it. You so damn beautiful, I swear you make me sick. I want your love, I want to know. Inside my heart there's nothing but a burning flame. Come a little bit closer, don't make me wait. Let's make some bad decisions. I want you. Looking fly, and I think I know the reason why. Cause I got you right here by my side. And I can't let you just walk away. If I ain't with you, I'm not okay. If you want my love, yeah, come a little bit closer, don't make me wait. Oh, let's make some bad decisions. I want you. Things you always wanted, have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some bad decisions. I want you, baby, all of the time. Give me all your kisses. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby. Die junge Nacht der ARD. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To get some. She's up all night for good fun.

ist die Ariana Grande. Knapp daneben. Hier ist der Heinz um, was ist es, 3:30? Mhm. Wir machen schnell Verkehr, Verkehr wartet, aber ich habe noch gar nicht das System aufgemacht, weil ich hier nebenher wieder andere Sachen mache, die ja nicht zu meinem Job gehören. Warte jetzt hier, A7, Ulm Richtung Füssenreute, ist zwischen Dettingen an der Iller und Bergheim nach einem Unfall gesperrt. Ja, wusste ich doch, dass gar nicht so viel ist und ich da gar nicht so viel vorbereiten muss. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live Haus in Köln. Genau so sieht's aus. Ich mache einen Song an von... Gott, wie verwirrt wirke ich gerade. Niki Jor, Sunroof, ist doch logisch. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. From you distant. Ooh.

nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. But there's broken silence by thunder crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind. It's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it. You both know it. Nothing, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Was haben wir denn? Gott, ich kann nicht mehr denken. Ich sag einfach 3.43 Uhr. Das ist gut, oder? Ein Viertel vor vier ist das, glaube ich. Herr Moritz hat geschrieben ins Junge Nachtstudio über die 0221-567-89111 und er hat geschrieben, kannst du mich auch mal anrufen? Ich singe auch. Das neue Ding hier bei uns anscheinend. Moin, moin. Oh, das hat aber gedauert. Jetzt wollte ich gerade auflegen. Nein, das brauchst du nicht. Ach scheiße, aber du hast Moin Moin gesagt. Das heißt, ihr seid aus der Hamburger Ecke, ne? Aus der Bremen-Ecke. Ah, okay. Also, ihr seid Bremer oder was? Ja. Oh, lebenslang grün-weiß. So wie das. Ja, okay. Nummer eins im Norden. Wer ist denn da alles im Auto? Wir sind zu dritt. Ja, du musst Namen sagen, boah, Norddeutsche, ohne Scheiß. Antworten auch immer so einsilbig. Moritz, wer ist bei dir mit dem Auto? Wir haben noch den Jan im Auto und den Pascal im Auto und wir fahren nach Belgien. Und da ist irgendwas mit Formel 1. So sieht's aus. Formel 1 drin, ja. Was ist denn an Autos, die im Kreis fahren, jetzt auch, naja, egal. Hm? Ja, das dauert zu lange heute, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber Hauptsache, wir sind uns beim SVW sind wir uns einig. Das ist okay. Ja, das ist das Problem. Bin ich auch. Okay, Moritz, pass auf. Du wolltest ja singen, ne? Ja. Ich habe einen Song rausgesucht, auch einfach für mich, habe ich gedacht, okay. Den du singen kannst. Der ist nämlich von Post Malone und der heißt I Like You. Also du musst einfach nur singen. I Like You. Ja!

fucking delicious. Talk to me. Oh my God.